Gehören also die vielen Vereinigungen von Getauften, welche den obersten Hirten in Rom nicht als Oberhaupt anerkennen, nicht zur Kirche Christi, Jesu Christi? Nein, alle jene, welche den obersten Hirten in Rom nicht als Oberhaupt anerkennen, gehören nicht zur Kirche Jesu Christi. Das ist ganz einfach. Wer den Papst nicht als obersten Hirten der Kirche anerkennt, kann nicht zur wahren Kirche gehören, weil er ja den sichtbaren, wahren Stellvertreter Jesu Christi nicht anerkennt. Ja.